Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Die Stimme Oskar Werners hat in ihrer Besonderheit etwas, das alle Stimmwunder haben. Alle Stimmwunder sind deswegen Stimmwunder, weil ihr Ausdruck oder ihre Manier rückgebunden ist an etwas Kreatürliches, an den Schmerz, an den Körper. Das sagte der Schriftsteller Franz Schuh heute Vormittag in einem Feature über Oskar Werners Stimme. Das Raue, das Verletzliche, das Ängstliche, das Endliche, das klinge in Oskar Werners Stimme mit, so Franz Schuh. Und die Manier bei Oskar Werner bestünde darin, dass er manchmal versucht war, seiner eigenen Stimme nachzuhören. Hören Sie heute im Ö1 Hörspiel in unserem Beitrag zum Oskar Werner Programmschwerpunkt anlässlich seines 100. Geburtstags Oskar Werner als melancholischer Prinz in Georg Büchners Leons und Lena. Internationale Karriere hat Oskar Werner als Filmschauspieler gemacht. Seinem Selbstverständnis nach war er aber immer Theaterschauspieler. Theater, so war Oskar Werner überzeugt, sei ein dem Augenblick verpflichtetes Medium und die Magie dieses Augenblicks sei einmalig und unwiederholbar. Deshalb weigerte sich Oskar Werner auch, diesen Moment für die Ewigkeit festzuhalten. Von Oskar Werner als Bühnenschauspieler gibt es nur eine einzige Aufzeichnung in Ton und Bild. Goethes Torquato Tasso 1963. Oskar Werners Bild wird deshalb paradoxerweise, könnte man fast sagen, von seinen von ihm weit weniger geschätzten Filmrollen geprägt. Allerdings, Ende der 1950er Jahre und in den 1960er Jahren hat Oskar Werner für uns glücklicherweise an 5 Hörspielen mitgewirkt. Wir bringen heute die 1958 produzierte Hörspielfassung von Georg Büchners Leons und Lenern mit Oskar Werners künstlerischen Wahleltern am Burgtheater Werner Kraus und Alma Seidler. In Leons und Lena ist Oskar Werner der durch Langeweile melancholisch gewordene Prinz Leons aus dem Königreich Popo. Er trennt sich von seiner Maitresse, der Sängerin Rosetta, dargestellt von Nicole Hesters, weil er nur noch, wie es heißt, im Sterben dieser Liebe einen Reiz für sein so langweiliges Leben finden kann. Um der von seinem Vater vorgesehenen Hochzeit mit der Prinzessin Lena zu entgehen, flieht er, begleitet von seinem stets leicht angetrunkenen Diener Valerio, dargestellt von Werner Kraus, nach Italien. Und trifft dort im Land des süßen Nichtstuns, ohne sie zu kennen, die ebenfalls auf der Flucht vor einer für sie vorgesehenen Hochzeit befindliche Prinzessin Lena, Gertrud Kückelmann ist sie, in Begleitung ihrer Gouvernante Alma Seidler. Büchners Stück, das dieser zeitgleich mit seinem Wojzeck vor mehr als 180 Jahren als 23-Jähriger schrieb, ist allerdings mehr als ein Lustspiel oder eine Verwechslungskomödie. Es ist auch eine politische Satire. Eine Kritik an der provinziellen Kleinstaaterei zur Zeit des Deutschen Bundes, an der Hohlheit der herrschenden Eliten und an dem als Genieattitüde verklärten Eskapismus der Machthaber. Doch ein Narr. Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke. Ich ruhe halb auf einer Bank. Neben mir steht der Hofmeister. Mein Herr, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier 365 Mal hintereinander zu spucken. Haben Sie das noch nicht probiert? Tun Sie es. Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Dann sehen Sie diese Handvoll Sand. Jetzt werfe ich sie in die Höhe. Wollen wir wetten, wie viele Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad oder ungrad? Wie, Sie wollen nicht wetten? Sind Sie ein Heide? Glauben Sie an Gott?

Nun noch ein Hinweis für all jene, die gern selber Hörspiele produzieren. Unser Kurzhörspielwettbewerb Track 5 ist wieder ausgeschrieben. Gestalten Sie ein Hörspiel, nicht länger als 5 Minuten, wie und worüber Sie wollen. Wichtig ist nur, dass ein Satz vorkommt, nämlich: Wie soll ich das sagen? Track 5, der Ö1 Kurzhörspielwettbewerb. Einsendungen sind bis zum 15. Jänner 2023 möglich. Machen Sie mit. Alle Informationen finden Sie unter oe1.orf.at/track5.